Der Vorsitzende des Präsidiums der Obersten Volksversammlung der TVRK Kim Yong-nam besichtigte die Mutterbaumschule des Forstwirtschaftsbetriebes des Kreises Chungsan im Bezirk Südpyongan. Gemeinsam mit den Mitarbeitern pflanzte er die Bäume an und betonte dabei, dass alle Werktätigen den Kim Jong-il-Patriotismus tief beherzigen und die Arbeit für die Umwandlung des ganzen Landes in Wald und Garten aktiv durchführen sollen. Er fuhr fort, dass man die Produktion von Baumsetzlingen verwissenschaftlichen, industrialisieren und intensivieren und den Waldbau perspektivisch und planmäßig durchführen soll.